Ja, Sascha hat schon darauf hingewiesen, ich bin aus der Schiffix-Initiative Berlin. Es gibt ja jetzt doch, sagen wir mal, wachsend gute Beziehungen zur Revolta hier in Jena. Bin nicht der erste Show-Fixer sozusagen, der hier ist. Das ist sehr schön, freut uns. Ich habe deshalb ein paar Sachen mitgebracht, für die, die es interessiert. Den Vortrag, den ich euch jetzt auch gleich halten werde, habe ich bis auf ein paar kleine Änderungen eben vor einem halben Jahr in der Schiffix-Initiative in Berlin auch gehalten. Wir machen gerade eine Utopie-Reihe, die jetzt am Sonntag enden wird. Wenn es interessiert, was wir uns dazu so ausgedacht haben, ich lege die einfach nachher hier an die Ecke. Die Gruppe gibt es seit 15 Jahren. Wir sind eine linksradikale Gruppe, die sich also als politische Gruppe versteht und deren Hauptzweck, das, was wir selber als Gruppe machen wollen, deren Hauptzweck ist, sozusagen zur theoretischen Reflexion der außerparlamentarischen oder wie ihr wollt, radikalen Linken eben beizutragen. Natürlich nicht, weil Theorie allein genügt, das ist Quatsch, offensichtlich, aber weil umgedreht ohne theoretische Nachdenklichkeit die Praxis noch mehr in die Irre geht, als sie das ja eh schon gerne tut. In den 15 Jahren, die wir das jetzt machen, sind, ich glaube, 13 Bücher entstanden auch. Davon habe ich einfach zwei recht wahllos mitgebracht. Wer reingucken mag, auch das gerne. Ich lege eins von mir dazu. Naja, ganz ohne Narzissmus geht es nicht. Ich habe, da ich euch einen extrem abstrakten, theoretischen, philosophischen Vortrag mitgebracht habe, habe ich ein kleines Handout gemacht. Ich lasse die einfach nochmal rumgehen, für die, die keinen Zettel abgekriegt haben. Zweck des Ganzen ist es, euch einfach ein bisschen zu erleichtern, ohne dass man da jetzt ständig mit dem Beamer irgendwas machen muss. So ein bisschen so ganz grob in Stichworten, so eine Argumentationsfolge einfach in Stichworten anzudeuten. Das wird dann leichter sein, falls ich mal jemanden unterwegs abhängen sollte, wieder zu finden, wo wir denn eigentlich gerade so sind. Wie das so ist, wenn man Vorträge ausmacht, Sascha, das muss ich vielleicht fairerweise vorweg sagen, wenn man dann anfängt zu schreiben, ich habe den Vortrag jetzt eben ursprünglich für die Berliner Veranstaltung neu geschrieben, also überhaupt neu gemacht, für mich auch ein neues Thema, hat man am Anfang eine Idee und am Ende kommt man ein ganz Stück woanders raus. Das ist eigentlich gut so, weil das heißt ja meistens, dass man selber was gelernt hat. Ich zumindest habe was gelernt, glaube ich. Sodass ich euch jetzt weniger so einfach einen Theorieüberblick oder sowas bieten will. Das war mir dann doch nicht so ganz richtig. Es kommt einiges an Adorno, implizit und explizit, viel Marx, ein bisschen von anderen, Bloch ein bisschen und so vor. Aber es ist sozusagen ein Stück von unserer ursprünglichen Absprache einfach sozusagen im Laufe des Schreibens und Denkens weggekommen. Okay. Zur Einleitung zunächst. Utopisches Denken hat seine Unschuld im 20. Jahrhundert verloren. Wir stehen auf den Trümmern des Sozialismus und Kommunismus. Handelt es sich nur um Niederlagen, wie etwa im Fall der Pariser Kommune, wäre das unproblematisch. Aber es handelt sich wesentlich auch um ein Scheitern. Im Namen des großen Sprungs in die Zukunft wurde jedes nur erdenkliche Verbrechen legitimiert und verübt. Der Mord an den Kronstädter Matrosen und an den Genossen wie Sergei Kirov in der Sowjetunion oder Andreas Nin im Spanischen Bürgerkrieg, der Hungerdrohung von Millionen angeblicher Kulaken, die Auslieferung deutscher Stalinisten durch die Sowjetunion an den Nationalsozialismus und vieles, vieles mehr wäre aufzuzählen. Aber auch die tausendfache Leugnung dieser Verbrechen durch Kommunisten und Kommunistinnen überall in der Welt. Nicht die Niederlagen, sondern dieses Gestern raubt die Hoffnung auf ein Morgen. Wie auch immer dies im Einzelnen zu analysieren wäre, mir drängt sich ein Ausgangspunkt für das Nachdenken über Utopie auf. Die Zukunft ist in der Gegenwart durch die real existierende Geschichte der großen Utopie des 19. und 20. Jahrhunderts des Kommunismus verstellt. Mir scheint, dass zunächst intuitiver und ethischer Impuls zwingend zu sein, die Fortsetzung utopischen Denkens an die Prämisse zu knüpfen. Dieses historische Scheitern darf nicht verlängert werden. Zu ignorieren oder abzutun, was Kommunistinnen im 20. Jahrhundert zu verantworten haben und sich mit der selbstverständlich berechtigten Kritik des Antikommunismus aus der Reflexion dieses Scheiterns kommunistischer Emanzipationsversuche herauszumogeln, verlängert diese Schuld in die Gegenwart hinein. Sicherlich unzureichend, aber als Allergeringstes ist zu fordern, die real existierenden, gescheiterten Versuche, Utopie zu realisieren, müssen selbstreflexiv und selbstkritisch ins Zentrum utopischen Denkens eingearbeitet werden. Der Versuch, diesem vortheoretischen ethischen Impuls und politischen Impuls nachzugehen, hat mich zurück zu Grundfragen der marxistischen und kritischen Theorietradition geführt.